Sendung mit eurer Newcomer-Musik. Jeden vierten Sonntag gibt es geile Beats. Nimm deinen Radio, dreh 105 auf Top-Sachen. Ich flipp aus, yeah. Sei gegrüßt, sei dabei. Bei Newcomer FM ist es live. Grüß dich gut, servus. Newcomer FM, du hörst was.